ist das Nord-Süd-Gefälle, der Podcast mit den kleinen Unterschieden. Wir melden uns aus der Sommerpause zurück und haben aus genau dieser eine Menge bunter Themen mitgebracht. Wir, das sind der Jörn aus dem Norden. Und die Dotti aus dem Süden. Hallo. Christi, servus und hallo. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Es ist einerseits gut, dass die Sommerpause wieder vorbei ist. Andererseits merke ich aber auch, dass mich irgendwie das ist ganz spannend. Dieses ganze Thema Podcasten, was ich echt total gut finde, das hat mich so überhaupt, das konnte ich super loslassen und so sehr, dass es irgendwie sich total ungewohnt anfühlt, jetzt wieder im Studio zu sitzen und das Headset auf dem Kopf zu haben. Das ist was, das mich irgendwie irritiert mich das noch. Ich muss erst noch wieder reinkommen. Aber das geht ja jetzt auch los. Wenn die Folge erscheint, dann ist ja der zweite Kieler Podcast-Tag, wo wir von 9 Uhr morgens bis irgendwann gegen Abend irgendwann über Podcasting sprechen, Workshops machen. Es wird Live-Podcasts geben und lauter so ein Kram. Da werde ich bestimmt ganz gut wieder reinkommen. Mhm. Ja, ich habe es mitverfolgt auf Twitter. Da wurde ja schön Werbung gemacht für den Tag dort in Kiel. Leider zu weit weg von uns. Sonst wäre ich auch gerne vorbeigekommen und hätte geschaut, was ihr da so auf die Beine stellt. Sehr schön. Ja, also letztes Jahr war es schon ganz, ganz kuschelig und dieses Jahr sind die ganzen kostenlosen Tickets, die man sich klicken konnte, schon fast alle ausverkauft. Sie haben das so gemacht, dass man sich ein Ticket besorgen musste, damit die einschätzen können, wie viel Brötchen sie fürs Frühstück kaufen müssen, denn da waren letztes Jahr ein bisschen viele. Mhm. Und ich finde bei solchen Veranstaltungen, also das ist so eine, weil wir das ganz häufig gehört haben, ich bin da nicht in die Orga eingebunden, aber ich habe da ja auch so ein bisschen für geworben immer, dass gerade Leute so aus dem süd- und mitteldeutschen Raum gesagt haben, bis ganz nach Kiel fahren, das ist aber schon echt weit, so am anderen Ende der Welt gefühlt. Und ich glaube, es gibt sogar so eine psychologische Grenze, die bei Hamburg liegt. Alles, was nördlich ist als Hamburg, da kommt irgendwie keiner mehr hin. Nach Hamburg würden die Leute, glaube ich, kommen. Gerade so, also wir haben so ein paar Münchner oder Kölner, Leute aus Frankfurt auch dabei, die ich mal so halb ernst angesprochen habe, Mensch, komm doch auch. Und da war wenig Bewegung spürbar. Mhm. Und mit dem Aber du wärst wahrscheinlich auch nicht nach Hamburg gekommen, nehme ich an. Nee, wäre ich auch nicht. Ich wäre auch nicht bis nach Berlin gefahren. Also das ist einfach zu weit. Also ich war ja so froh, dass die Subscribe mal in München stattgefunden hat. So konnte man ja wirklich mal direkt vor der Haustür fast 120 Kilometer an sowas teilnehmen. Aber ich glaube so, wenn sie wieder in Berlin stattfindet, ist das auch für mich wieder zu weit, denke ich. Und der Termin würde auch immer relativ kurzfristig freigegeben und bekannt gegeben. Und so wird es dann für mich sowieso knapp, irgendwie Urlaub zu planen oder so. Da bin ich dann doch ein bisschen sehr eingebunden und kann das nicht so kurzfristig entscheiden, leider. Aber ja, das ist ja auch, also es gibt ja die Ansage irgendwie März 2019, aber viel genauer wird es noch nicht. Und genau. Mal gucken, wie sich das konkretisiert. Frage zu dem kostenlosen Ticket. Bringt das was? Ich meine, normalerweise sind die Podcaster ja sehr zuverlässig. Wenn die sagen, sie kommen, dann kommen sie ja normalerweise auch. Offensichtlich hat das beim letzten Mal nicht so geklappt, sonst hätte man das mit dem kostenlosen Ticket ja nicht unbedingt so geregelt. Aber ist das dann eine Bindung oder sagt man dann, ja, kostenloses Ticket, klicke ich mir. Aber ob ich dann komme, das ist ja immer noch die Frage. Oder weil das namengebunden ist oder wie? Nö, letztes Jahr gab es überhaupt kein Anmeldeverfahren. Da hieß es einfach nur, wir sind da, ab 9 geht's los und es gibt Frühstück und dann machen wir den ganzen Tag irgendwie Quatsch. Ach so. Dann kam halt, wer kam. So, es waren dann so, weiß ich nicht, insgesamt waren es vielleicht irgendwie 9 oder 12 Leute, die sich da auf den Weg gemacht haben und halt auch nicht alle immer gleichzeitig da waren. Ne? Also es ging dann irgendwie los so mit, weiß ich nicht, 6, 7 oder was und dann so über Tag mal der dazugekommen für ein paar Stunden. Und abends beim Live-Podcasting saßen wir halt irgendwie, weiß ich nicht, waren wir zu 5 oder zu 6. Das war ganz, ganz angenehm, eine schöne Runde und sehr nette Menschen. Aber ich glaube, es war halt, wenn du so blind einkaufen sollst für eine Veranstaltung, die durchaus 20, 30 Leute fassen könnte und dann kommen halt nur 10. Dann ist es irgendwie ein bisschen schwierig. Ich hatte das so verstanden, es wurde schon angemeldet in dem Sinne, aber nur mit Strichliste und dann sind halt doch nicht so viele gekommen. Ah, verstehe. Also es war noch gar nicht irgendwie was geplant gewesen. Man konnte nicht damit planen, es kommen 30 Leute, es kommen 50 Leute. Ja. Genau. Ah, also ich weiß noch nicht mal, ob es irgendwie, also es gab halt die Programmseite auf dieser Übersichtsseite von der digitalen Woche Kiel, in deren Rahmen das stattfindet. Ich glaube, es gab noch nicht mal irgendwie irgendwie so einen Knopf, dass man sagen konnte, ja, interessiert mich, oder also hast du ja bei manchen Veranstaltungen, beim Kongress ist das so, dass du dann irgendwann kommt dieser Programmfahrplan, wo sie auflisten, welche Vorträge sie angenommen haben, und dann kannst du halt so durchklicken, da möchte ich hin, da möchte ich hin, damit das Programmteam dann gucken kann, wie groß muss der Raum sein für den Vortrag. Und noch nicht mal das haben sie gemacht, also ich glaube, es gab gar keinen. Ach so. Und in meiner Erinnerung zumindest. Kein Doodle-Dokument oder irgend sowas, wo man sich anmelden, auch gar nicht so. Ah, okay. Ja, also gut, halt, kann man nicht natürlich planen, das ist klar. So irgendwie, ich glaube, im Sendegate stand irgendwas, und bei Twitter haben sich natürlich ein paar Leute gemeldet und die kamen auch, aber so, das war halt alles sehr, sehr unverbindlich und nicht gefühlt, würde ich jetzt auch fast sagen, unübersichtlich. Aha, okay, ja, also, dann gut. Ja, aber wie gesagt, hat ja trotzdem funktioniert, und dieses Jahr wird es, glaube ich, noch ein bisschen besser werden. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt, was uns da erwartet. Sehr schön. Naja, du bist ja jetzt erholt, und wie du vorhin gesagt hast, jetzt kommst du wieder ins Podcasten rein. Genau, top motiviert. Geht das langsam alles wieder los. Also ich habe jetzt in den nächsten 7 Tagen wieder alle Podcast-Aufnahmen dabei, die ich so im Programm habe. Also läuft. Es kommt immer geballt, gell? Ja, das ist manchmal so. Und ich muss mich jetzt halt nur wieder dran gewöhnen, in den Rhythmus reinzukommen. Denn so irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, das ist halt irgendwie dann auch so aus dem täglichen Ablauf raus. So wie ich jetzt gerade unsere Aufnahme vor lauter Kartoffeln schälen auch fast vergessen hätte. So. Ja, aber ich habe dich ja noch rechtzeitig dran erinnert. Zum Glück. Mir geht es zurzeit auch so, es ist mal 2 Wochen mal nichts passiert so, ich hatte keine Termine, und jetzt mit dem Podcast-Termin heute, mit der Aufnahme, kommt wieder alles zusammen. Jetzt haben wir gerade schönes Wetter gehabt, wir haben Herbst, wir müssen langsam unseren Garten winterfest machen, also wir haben jetzt die Hecke geschnitten heute, das musste natürlich auch unbedingt heute passieren, weil morgen regnet es ja wieder. Dann habe ich ein Problem mit meinem Auto, also mein Turbo ist kaputt bei meinem Auto. Musste ich das Auto in der Werkstatt bringen, habe einen Ersatzwagen da gekriegt, habe dann gesagt, okay Leute, ich will nicht einen Ersatzwagen, ich möchte mal ein Elektroauto-Probe fahren, weil das nächste Auto eventuell ein Elektroauto werden soll. Also haben Und was hast du bekommen? Ein VW Golf. Ah ja, also den E-Golf dann. Genau, den E-Golf. Das wäre so die Klasse, wo ich gerne fahren möchte dann zukünftig. Und da haben sie mir den extra besorgt. Das war ein 3 Jahre alter, der ist jetzt von der Technik her nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. Aber um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, habe ich den jetzt mal ausgeliehen gekriegt, bin damit eine Runde gefahren und konnte mir so ein bisschen meine Meinung bilden. Den musste ich dann aber jetzt heute wieder abgeben. Dann war das wieder Stress, neben dem ganzen Hecke schneiden und so. Also es war jetzt auch alles drunter und drüber gegangen, und von dem her hatte ich vollstes Verständnis dafür, dass du noch über dem Kochtopf hängst. Ja, du sagst es, der Sommer ist vorbei. Das heißt, dass in Lübeck jetzt auch langsam jemand aufatmet. Da hat nämlich ein findiger Unternehmer in seinem Parkhaus einen Regenschirmautomaten aufgehangen, und zwar im Mai. Eigentlich eine sichere Bank. Sommer in Schleswig-Holstein ist ja meistens irgendwie ein Dienstagnachmittag. Hat er sich gedacht, gebe ich meinen Kunden so ein bisschen was mit dazu. 50 Regenschirme waren drin, und bis Ende Juli hat er gerade mal 4 oder 5 verkauft. Hat er so ein bisschen komisch aus der Wäsche geguckt, und dann hat er aber gesagt, er klebt einfach einen Aufkleber auf den Regenschirmautomaten und macht einen Sonnenschirmautomaten drauf. Ja, aber jetzt kann es wieder losgehen mit Regenschirmen. Läuft bei uns. Wobei das auch gar nicht funktionieren kann, weil ein Regenschirm lässt zu viele UV-Strahlen durch. Das kann dann kein Sonnenschirm sein. Ach so. Ja, da macht er kein gutes Geld mit, weil dann werden sich wahrscheinlich die meisten Leute dann beschweren, dass sie trotzdem einen Sonnenbrand kriegen, wenn sie mit dem Regenschirm da durch die Sonne laufen. Ja, das sind dann aber alles TÜV-Prüfer, ne? Oder? Vermutlich, ja. Ehrenamtliche TÜV-Prüfer kontrollieren den UV-Schutz von Sonnenschirmen. Naja. Aber du fängst ja gleich wieder mit dem Hauptthema von uns an. Also wir haben ja während der Sommerzeit, während der Sommerpause so viele Zuschriften von allen Seiten bekommen. So viele Leute haben uns irgendwelche Automaten geschickt, die sie irgendwo entdeckt haben oder irgendwelche Tweets, die sie an uns weitergeleitet haben. Also das war wirklich sensationell. Das hat so viel Spaß gemacht. Ja. Es gab wirklich ganz viel. Da hat zum Beispiel die Punica, das hast du, glaube ich, aufgegriffen, einen Zeitungsbericht geschickt über einen Witzeautomaten. Wo verdammt nochmal liegt dieser Witzeautomat? Das ist ja. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Ich dachte, dass du das reinkopiert hast. Achso, echt jetzt? Ich dachte, der kam von dir. Ich habe keine Ahnung. Also wenn ich das richtig sehe, steht in Nürnberg ein Witzeautomat. Und wenn man da ein paar Cent reinsteckt, ich glaube nur 30 Cent, dann kommt da ein kleines Döschen raus mit einem kurzen Witz. Und dann kann man zum Beispiel den Witz kriegen, fragt Mama, nee, warte, was steht hier? Papa, weißt du, wo die Dardanellen sind? Und da antwortet der Papa, fragt Mama, die räumt immer alles weg. Ach Gott. Ja. Ist das deine 30 Cent wert? Ich weiß ja nicht. Ja, also erstens sind es ja nur 20, sehe ich hier gerade. Okay. Wenn, so, das ist dann, also ja, meine Güte, ist doch, also davon 1000 und dann hast du irgendwie eine Eintrittskarte für ein Phipps Asmussen Konzert, der wird es auch nicht besser. Ich habe keine Ahnung. Nein, aber das ist doch eine nette Geschichte. In Erlenstegen steht das Ding, das ist auch irgendwo in Franken. Mhm. Also in einem Stadtteil von Nürnberg. Ein Stadtteil von Nürnberg, aha ja. Also wenn es dann auch noch auf Fränkisch geschrieben ist, dann könnte ich vielleicht drüber lachen, aber über solche Sparwitze, ich weiß nicht. Kann man mich nicht unbedingt aus dem Keller rauslocken, dann lache ich lieber im Keller. Ja. Ja, wollen wir die anderen Automaten auch gleich hinterher machen wenn wir schon mal dran sind? Genau. Ich habe nämlich durch Zufall bei meinem Fahrradhändler, die haben was Neues, nämlich einen Fahrradschlauchautomat. Mhm. Wir waren neulich mal wieder da, weil meine Frau gesagt hat, sie möchte jetzt auch mal ein ordentliches Fahrrad haben und nicht nur so die alte Möhre, mit der sie die letzten, ja, ich glaube 2 Jahre irgendwie rumgewackelt ist und die nur so halb verkehrssicher war. Und während sie auf Probefahrt war, habe ich da so ein bisschen rumgestanden, bin mal um die Ecke gegangen und da hing an der Seitenwand von unserem Fahrradhändler sieht im Prinzip aus wie ein Zigarettenautomat, nur dass du halt verschiedene Fahrradschläuche aus den Fächern rausziehen kannst. Das fand ich total clever. Ja, so mal eben so für einen Notfall. Ja, habe ich auch schon öfters gesehen, so gerade an Fahrradwegen, so Ost-Nord-Ostsee-Radweg sehe ich das öfters mal. Auch an meinem Hotel, wo ich da im Frauenhotel im Sommer war, stand auch direkt am Fahrradweg so ein Automat. Und habe ich mir auch immer so gedacht, ich leihe mir ja öfters mal so im Urlaub ein Fahrrad aus, aber toi, toi, toi, hatte ich noch nie eine Reifenpanne. Und jetzt habe ich von einer, der ich auf Twitter folge, der Herr Männchen, die hat jetzt auch Urlaub in Frankreich gemacht, hat sich ein Fahrrad ausgeliehen und hatte 2-mal eine Fahrradpanne und hat dann auch noch geschrieben, dass ihr das ständig mit Leihfahrrädern passiert. Und da habe ich mich gewundert, weil ehrlich gesagt, mir ist das Gott sei Dank noch nie passiert. Ja, fällt mir übrigens gerade ein, in Hamburg war jetzt große Fahrradauktion, weil also ein Leihfahrrad oder ein Fahrradverleih aus dem Internet pleite gemacht hat und da stand irgendwie, war eine Lagerhalle mit mehreren tausend Fahrrädern von O-Bike, die einfach, also ja, die waren halt in der Halle und der Besitzer der Halle sagt, ja, gut, die haben irgendwann keine Miete mehr bezahlt, sind irgendwie nicht mehr erreichbar, insolvent, mach ich ihn jetzt, verkaufe ich die Dinger halt. Ach echt? Und, sind die jetzt pleite, O-Bike? Ja, offenbar. Hoi. Also ich habe es nicht weiter verfolgt. Ich habe das war mehr so, also ich habe irgendwo einen Zeitungsartikel über die Auktion und da müsste es ja drinstehen. Mhm. Den finde ich nochmal. Und da war die Rede davon, dass das eben sehr, sehr einfache Fahrräder sind mit Vollgummireifen. Und das fand ich eigentlich ganz schlau, weil mit denen hast du natürlich keine Reifenpanne, ist ja klar. So, da kannst du ja keinen Platten haben, wenn da keine Luft drin ist. Ja, ich hatte nur mitgekriegt, dass die, ich dachte, es wäre O-Bike gewesen, dass die überall ihre Fahrräder rumstehen haben, weil es da wohl keine direkten Stationen gibt, wo man die wieder zurückbringt und ansteckt, sondern man kann sie überall stehen lassen, wo man gerade steht. Und dass da sich viele Städte schon aufgeregt haben, dass diese Fahrräder jetzt querbeet überall rumliegen und auch teilweise in Flüssen versenkt waren und wurden und so. Und dass die Städte sich darüber aufgeregt haben. Ah, ich habe nicht gewusst, dass es jetzt schon so weit ist. Ich dachte, da hätte sich noch mal jemand gefunden, der investiert und die Firma übernimmt. Nee, also die haben Insolvenz angemeldet, schreiben die Kollegen vom NDR. Und sind 10.000 Fahrräder in einer Halle in Basbüttel im Kreis Stormarn, also Hamburger Randgebiet, die da halt, also der hat dann gesagt, ja gut, also wir nehmen 200, nimmt halt er rausgenommen, um sie für einen guten Zweck zu verkaufen. 6.000 gingen an eine Handels GmbH, die sich auf Restposten spezialisiert hat, und der Rest, der ging dann ganz normal in den Verkauf und hat für jedes Fahrrad 70 Euro bekommen. Ui, nicht schlecht. Naja. Die haben dann zum Teil auch gleich zwei oder mehr Fahrräder mitgenommen, aber haben halt keine Gangschaltung, keine Rücktrittbremse, einen Stahlrahmen und Vollgummireifen. Ja, also es sind dafür wirklich sehr, sehr einfache Räder. Ja, dafür noch 70 Euro, das ist nicht schlecht. Also wenn ich mein altes Fahrrad angeboten habe bei Kleinanzeigen, dann kam immer bei 15 Euro noch, was ist letzter Preis? Ja. Also, ja. Also 70 Euro dafür noch zu kriegen, ist nicht schlecht. Mhm. Ja, die Silke, die war in Wien im Urlaub und die hat uns auch einen Automaten, ja, kann man dazu Automat sagen, ich weiß gar nicht. Es ist eine Fundbox, nennt sich das Ganze. Und wer etwas findet, der muss dann durch diese Fundbox nicht mehr zum nächsten zum nächsten Fundamt laufen oder zur nächsten Polizeidienststelle, sondern er kann das, was er gefunden hat, in eine riesige Box werfen. Aha. Und ich fand die Idee an sich ganz gut, aber kurz darauf hat der Michael einen Zeitungsartikel gefunden, in dem nämlich berichtet wurde, dass ein Mann in Wien, also genau dort, wo diese Fundbox eben aufgestellt wurde, in diese geklettert ist und die Feuerwehr musste ihn daraus wieder befreien. Und jetzt frage ich mich natürlich, was hat der Mann in dieser Fundbox gesucht? Hat er etwas reingeworfen, wo ihm dann klar wurde, oh nein, das hat ja mir gehört, ich muss es wieder rausholen? Oder wollte er etwas haben, was nicht sein Eigentum ist? Das ist jetzt die Frage. Ja, das ist tatsächlich die, das ist großartig. Aber jetzt wirklich mal, so eine Fundbox finde ich an sich gut, aber wie sicher ist das Ding? Ich meine, da findest du irgendwo ein Collier, bringst es nicht zur Polizei und nicht zum Fundamt, sondern schmeißt es in so eine komische Blechbox, die von hinten locker mal aufgesägt werden kann, aufgeflext werden kann, und dann ist das Collier weg. Was machst du denn dann? Ja, dann wird es nie jemand erfahren. So, das ist das ja. Also, ich würde so eine Fundbox nicht benutzen. Gerade nicht, wenn es wirklich um Wertgegenstände geht. Also ich sag mal, irgendwie ein Schlüsselbund oder sowas oder meinetwegen auch ein Portemonnaie. Obwohl, da würde ich erstmal reingucken. Also häufig hast es ja so, dass man Portemonnaies nur leer findet, also sprich ohne Geld, dass dann nur noch die Papiere drin sind, die für einen Taschendieb irgendwie wertlos sind. Sowas würde ich dann da reintun, aber wenn noch Geld drin ist, würde ich es natürlich auch abgeben. Also das käme wirklich sehr auf den Einzelfall an. Und ich frage mich, was passiert denn dann? Ne? Jetzt habe ich, also sagen wir mal, ich habe ein Portemonnaie gefunden, wo ein Führerschein drin ist, ein Ausweis, bla bla bla. Das heißt, ich hätte also alle Möglichkeiten, jemanden ausfindig zu machen, und entscheide mich dagegen und schmeiße es in diese Box. Und dann kommt irgendjemand von fundbox.com und leert die irgendwann aus? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Und wer kriegt dann den Finderlohn, der einem gesetzlich zusteht in Deutschland? Die ersten 5 TKKG-Folgen bestanden ja daraus, dass Tarzan immer allen erklärt hat, wie viel Finderlohn sie jetzt für irgendwas bekommen. Und daher weiß ich, es gibt ein Gesetz, das ist geregelt. Ich muss einen bestimmten Betrag kriegen. Ich glaube, 3%, ne, vom Wert. Ja, genau. Ja, genau. Und das ist glaube ich, noch gestaffelt, je nachdem, wie wertvoll das ist, was du da bekommen hast. Ja, aber ich überlege gerade, warum du ein leeres Portemonnaie da reinschmeißen würdest und ein volles würdest du Geldes, oder? Weil du gesagt hast, ich stimme dir vollkommen zu, dass mir das zu unsicher wäre. Also weißt du, ich würde es dann halt lieber, wenn ich jetzt, also war jetzt gerade ein Fall, dass eine Dame auf dem Supermarktparkplatz Geld gefunden, hat ein Portemonnaie mit 1200 Euro drin und hat das zur Polizei gebracht und die Besitzerin konnte ausfindig gemacht werden. Und so, weißt du, wenn jetzt also wirklich jemandem, ja, also da möchte ich das wirklich in Sicherheit haben, in Anführungszeichen. Ja, aber wenn kein Geld drin ist, sondern nur die Papiere, die sind ja eigentlich viel wertvoller, weil die wieder zu beantragen und wieder zu bekommen, das ist ein Riesenaufwand. Also mir ging es in diesem Fall wirklich nicht um das Geld, was da drin ist, sondern mir ging es wirklich um Führerschein, um die Krankenkassenkarte, um den ganzen anderen Kram, weil das ist richtig aufwendig. Und also du würdest das Geld rausnehmen. Nein, unterstellen wir doch sowas nicht. Aber ich würde es auf jeden Fall zur Polizei bringen, egal ob da noch Geld drin ist oder nicht. Ja. Ich habe jetzt vielleicht gedacht, dass du einwirfst, naja, wenn da kein Geld mehr drin ist und man bringt zur Polizei, dann könnte die Polizei vielleicht den Verdacht äußern, dass du das Geld rausgenommen hast. Naja. Ist das ein Argument oder ist das kein Argument? Also das wäre mir ein bisschen... Auf Anhieb wäre mir das ein bisschen zu paranoid gedacht. Okay. Hast du mich gerade also, paranoid genannt? Nein, aber ich stehe hinter dir. Also meine Erfahrung mit der Polizei deckt das auch nicht. Also bisher hatte ich ausnahmslos gute Erfahrungen mit der Polizei. Und ich habe keinen Grund dran zu zweifeln, dass wenn ich mit einer Fundsache auf die Polizeiwache käme und sagen würde, hier, guten Tag, ich habe hier ein Nappa-Leder-Portemonnaie gefunden mit diversen Goldverzierungen dran und da waren nur noch die Papiere drin, dass dann jemand sagen würde, wirklich nur noch Papiere? Kommen Sie doch mal mit nach hinten, schnapp den Gummihandschuh. Das glaube ich nicht. So. Also ich habe gerade zweimal tief durchgeatmet, weil ich habe da schon schlechtere Erfahrungen gemacht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas vielleicht gesagt wird. Ja. Aber ich würde es trotzdem abgeben. Ich würde wirklich in dieser Fundbox, ich hätte kein Vertrauen an dieses komische Blechding, sondern es wäre mir dann schon egal, weil ich weiß, ich habe selber schon mal einen Geldbeutel verloren, wo alles drin war. Das ist wirklich ein Riesenaufwand, das alles wieder so herzukriegen, wie man es vorher hatte. Also von dem her würde ich schon zur Polizei gehen und das da abgeben. Aber an sich finde ich die Fundbox schon ganz interessant, weil Fundamt hat nicht unbedingt die besten Öffnungszeiten. Mhm. Und ja, der Gang zur Polizei scheut dann vielleicht doch der ein oder andere, der schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Man muss ja auch nicht zur Polizei gehen, ne? Man kann ja auch einfach ins Rathaus gehen zum Fundbüro. Ja, das meine ich ja, das Fundamt. Hängt halt aber mit den, ja. Vielleicht hat das gerade nicht geöffnet. Ist auch schwierig. Ja. Ich gucke gerade auf das, auf dieses Foto von diesem Typen, wie der in dieser Box gefangen ist. Und ich muss an eine uralte Radiocomedy denken, so ein Scherztelefon, wo jemand auch irgendwie bei so einer Firma anruft, die Altkleidercontainer aufstellt. Hast du schon mal erzählt im Nord-Süd-Gefälle? Echt? Ja. Das hat mich nachhaltig geprägt. Und jetzt sehe ich das und habe sofort wieder dieses Bild dran. Ja. Vielleicht haben wir da dann noch den Link, weil ich finde es nicht. Die ist super, super schwer zu finden, diese Comedy, weil diese uralt ist. Mhm. Himmel. Ich glaube, die haben wir damals auch verlinkt. Also das werden wir sicherlich finden. Na, dann werden wir die Folge einfach nochmal erwähnen in dem Zusammenhang. Aber schön, dass der gute Mann geschnappt wurde. Leider steht er, glaube ich, nicht drin, ob er irgendwie... Naja, wir wissen ja nicht, ob er was Böses im Sinn hatte. Ne? Nee, also das ist ja, also insofern schön, dass er wieder rausgekommen ist und offenbar wohlbehalten. Ja. So. Es gibt auch keine Folgemeldung dazu, ob der jetzt irgendwie... ob es da nochmal irgendwelche Ermittlungen gab oder dergleichen? Genau, nee, das habe ich auch nicht. Da habe ich auch nichts gefunden. Ja. Naja, wir haben noch mehr Automaten geschickt gekriegt auf verschiedenen Wegen. Zum Beispiel der Michael Acker Elite-Hörer, den habe ich schon aufgezogen, weil der hat uns schon wieder einen Wurstautomaten zugeschickt. Und ich habe ihn mal gefragt, ob er irgendwie ziemlich wurstlastig sich ernährt und nicht mal über seine Ernährung nachdenken sollte. Aber genauso hat es auch die Maxi Mausebein auf Twitter gemacht. Sie hat nämlich einen Tweet entdeckt, ebenfalls mit einem Automaten in fleischlastiger Richtung, nämlich einen Grillfleischautomat. Und der stand dann wohl irgendwo auf einer Tankstelle und da hat sie sofort an uns gedacht und uns das weitergeleitet. Und auch der Gerhard Walter, der hat das Gleiche gemacht, auch auf Twitter irgendwas entdeckt und sofort an uns gedacht und weitergeleitet, und zwar ein Pizzaautomat in Italien. Siehste, jetzt weißt du, wo der Pizzaautomat aus Kiel hin verschwunden ist, nämlich dahin, so, wo er hingehört, nach Italien. Wir haben ihn gesucht. Naja, ob die in Italien vielleicht sagen, das gehört hier nicht hin, Pizzaautomaten sind für uns Abfall. Das könnte natürlich auch sein, ja. Ja, man weiß es nicht. Ja, und dann hat noch der Daniel Wallace, oh Gott, wie spricht man das aus? Wallace? Dan Wallace, ja. Genau. Daniel Wallace, als auch Daniel aka die Labertasche haben uns den gleichen Käseautomaten zugeschickt. Also auch das wird immer wieder mal gerne entdeckt, ein Automat, wo man einen geschweißten Käse vorfindet. Haben wir hier ja bei uns im Allgäu auch reichlich rumstehen. Gehe ich auch immer wieder gerne hin am Wochenende, wenn ich wirklich merke, oh, schön, Kässpatzen, ja, aber den Käse habe ich nicht gekauft. Da kann ich mich dann immer versorgen mit Hartkäse, das ist nicht schlecht, sowas. Ja, und der Martin Daheim, der hat uns einen Futterautomaten, also er meinte dann wahrscheinlich auch mit irgendwelchen Snacks und Wurstsemmeln und sowas und Fleischsalat und solche Sachen geschickt. Und zwar stammen diese Sachen aus der Produktion der VW-Fleischerei, denn dieser Automat stand in Braunschweig vor dem VW-Werk. Der Nachteil, so hat er uns dann geschrieben, ist allerdings, dass dort nur die VW-Mitarbeiter zulangen können und sich dort ihre Brotzeit ziehen können. Der steht zwar wohl vor dem Werk, aber ich weiß nicht, wie das dann abgeriegelt ist, vielleicht durch eine Mitarbeiterkarte oder sowas. Vor dem Werk, aber hinterm Zaun. Ja, das könnte auch sein, ja. Und ich hatte dann damit gerechnet, dass sie vielleicht so einen Werksausweis haben, mit dem sie dann an den Automaten das oder gleich sowas bezahlen können oder so. Genau. Jedenfalls nicht für die Öffentlichkeit, aber immerhin ist für die Werksmitarbeiter gesorgt. Ist doch auch ganz nett. Ein Glück. Ja. Was ich mir, ich habe das nicht, ich habe den Tweet nicht gesehen, aber ich wusste gar nicht, dass die VW-Fleischerei was anderes macht als nur Bratwurst. Die haben ja die VW-Currywurst. Okay. Und das ist ja auch kein, also ein nicht unerhebliches, also inzwischen verdient VW ja auch ganz gut Geld damit, dass sie diese Currywurst verkaufen. Ach, ehrlich? Und ist ja, die ist ganz normal auch über den Online-Shop, glaube ich, irgendwie beziehbar. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass es irgendwann einen Aufschrei gab in der VW-Kantine, als die nämlich den Soßenlieferanten umgestellt haben. Okay. Hat der dann, ach so, der hat ein anderes Rezept gehabt und dann hat das plötzlich. Genau, die waren, genau, Currygate könnte man es nennen, steht zum Beispiel in der Süddeutschen, und die haben einen anderen Lieferanten, der natürlich nicht das gleiche Rezept hat. Also früher war es irgendwie, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt irgendwie kenne, genau, vorher war es Kraft. Und jetzt haben sie es dann von Develei aus Unterhaching bei München, beziehen sie ihre Soße, und selbstverständlich haben die nicht das gleiche Rezept. Und da waren also die Mitarbeiter ziemlich auf der Zinne und haben gesagt, Freunde, so geht es nicht, das geht ja nicht. So. Okay. Und hier steht auch, VW verkauft mehr Würste als Autos. Ja, das ist ja auch nicht schwer, oder? Naja. Wenn man mal hochrechnet. Ich suche gerade nochmal nach dem Automaten, aber ich habe gedacht, ich hätte auf dem Bild auch noch andere Sachen entdeckt. Und das war nicht nur ein Currywurstautomat. Weil dann wäre das natürlich, wenn es wirklich ein Currywurstautomat wäre, wäre das natürlich eine Sensation. Naja, also es ist halt, also ich habe es jetzt inzwischen gefunden. Ich sehe hier auf jeden Fall eingeschweißte Wurst. Aha. Und da unten ist was dabei, was ich nicht so ganz genau erkennen kann, was das hier sein könnte. Und vielleicht ist das eingeschweißte Currywurst, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da auch Ketchup mit drin. Den kann man sich auch aus dem Automaten ziehen. Und mindestens zwei Sorten Wurst. Und bei Currywurst denke ich dann gleich wieder die Currywurst im Glas. Weißt du das noch? Ja. Ja. So, es gibt also in dem Automaten, er hat natürlich, also Martin, vielen Dank, das war sehr, sehr schlau. Es gibt ein Käsegriller-Set, Salsicchia 5er-Set, Bratwurst klassische, Florentina, Krakauer, 5 oder 10 mal Currywurst, Curry-Ketchup, 2, 3 Sorten Suppe und Hühnerfrikassee. Kann man sich alles aus dem Automaten holen. Das ist mal eine abwechslungsreiche, zwar sehr fleischlastige, also, aber abwechslungsreiche Ernährung dabei. Ich wollte gerade sagen, da kommt man gut über die Runden. Das ist mehr so Auswahl als bei uns. Ja, das ist mehr Auswahl als bei uns in der Kantine. Bitte. Und dann sind wir mit den Automaten auch schon durch, ne? Das war es dann, glaube ich, jetzt. Ich hoffe, dass wir nichts vergessen haben, weil, wie gesagt, wir haben ja so viel zugeschickt bekommen, das ist wirklich unglaublich. Stimmt. Ja. Und also vielen, vielen Dank dafür. Das war immer ein steter Quell für Erheiterung in der Sommerpause. Das stimmt. Habe ich immer sehr doll grinsen müssen. Mhm. Und dann haben wir noch einen Hinweis bekommen auf etwas, das, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wer es uns geschickt hat, diese ganze Geschichte hier mit der Schokolade. War das nicht auch von Martin? Wir hatten doch mal diesen Fall hier in Ausgabe 46, dass eine Frau 9 Kilo Schokolade unterm Rock aus dem Laden geschmuggelt hat. Ah ja. Und jetzt hat uns Martin nämlich einen Hinweis geschickt auf einen Facebook-Post. Die Süßigkeiten wurden der Braunschweiger Tafel übergeben. Sehr gut. Und die Polizei schreibt dann noch mit dazu, vielen Dank für das fleißige Kommentieren. Wir glauben, so viele potenzielle Tatverdächtige hatten wir noch nie, weil natürlich die ganzen Leute, Freunde und Bekannte unter der Ursprungsmeldung verlinkt haben. Und dann sieht man auch nochmal ein Foto mit dem, was die Frau da versucht hat rauszuschmuggeln. Also das ist wirklich eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, wie man sowas unter den Rock kriegt. Aber das haben wir ja damals schon besprochen. Genau. Die Frage ist immer noch offen. Genau. Und ich glaube, wir haben uns auch gegenseitig beschuldigt. Aber ich bin ja bekannt als Schokoladenfan, also ich glaube, der Verdacht, dass der dann auf mich fällt, ist ja schon fast logisch. Der erhärtet sich wie kalt gewordene Kuvertüre. Genau. Dankeschön. Ja, ich hatte ja vorhin nochmal über den Sommer gesprochen. Ich finde jetzt gerade die Kurve nicht so richtig. Als es so wahnsinnig heiß war in Schleswig-Holstein und anderswo auf der Welt, ist etwas passiert, das auch in unsere Sommerpause gefallen ist. Es gab einen Nacktradler in Kiel. Das alleine ist ja schon eine wahnsinnig tolle Geschichte. Da ist jemand auf dem Fahrrad splitterfasernackt durch eine Radarfalle gefahren und ist dabei geblitzt worden, weil er so schnell gefahren ist. So, und es ist jetzt nicht irgendwie Puller-Alarm. Warte mal, ich muss nochmal den Originalartikel aufmachen. Das weiß man bei dir nie, bei deinen Beiträgen. Na, Blitzerfotos sind ja immer relativ unscharf. Also sie haben nicht nur das Gesicht verpixelt. Ja. Und der Bursche ist also unerkannt, keiner weiß, auch bis heute nicht. Auf jeden Fall ist er mit 47 Stundenkilometern in der 30er-Zone unterwegs gewesen sein. Nur Schuhe und Socken hatte er an. Und am Bernhard-Minetti-Platz übrigens, wenn ich das mal kurz noch dieses Detail sagen kann. Das ist eine schöne Wohngegend. Und jetzt wissen sie halt nicht, wohin sie den Strafzettel schicken sollen. Und wenige Tage später kam ein Folgeartikel dazu, dass der Typ weltberühmt geworden ist, denn das ging durch ganz viele Zeitungen auf der Welt. Allein der Facebook-Beitrag der Kieler Nachrichten wurde über 250 Mal geteilt, 700 Kommentare hatte er, und jetzt wird natürlich gerätselt, wer das ist. Mhm. 25 Euro müsste er zahlen, ja, aber man weiß es immer noch nicht. Andererseits ist er jetzt halt hier sind ganz viele fremdsprachige Zeitungen in so einer Collage abgebildet, arabische Schriftzeichen sehe ich hier, italienisch ist dabei, das sieht aus wie türkisch, englisch, eine osteuropäische Sprache, französisch ist dabei, also eine ganze Menge Aufmerksamkeit, die er für seine Freikörperfahrt da bekommen hat. Sehr schön. Ja. Ich habe gerade Kopfkino, Entschuldigung. Können wir aufs nächste Thema gleich, weil sonst geht das jetzt nicht aus dem Kopf raus. Dann mach. Ich glaube, das hast du aufgeschrieben. Was war das für ein Fahrrad? War das ein Mountainbike? War das ein Rennrad? Jetzt habe ich es gerade zugemacht. Versuch nochmal. Also ein Rennrad war es definitiv nicht. Dafür sitzt er zu aufrecht auf dem Ding. Also ich würde mal sagen, das ist so ein Tourenrad vielleicht, ne? Oder? Also ja, doch, ist schon relativ sportlich. Ja, keine Ahnung. Naja, gut, du hast gesagt, über 30 km/h. Und dann, ja, okay. Das schafft man ja auch mit. Ja, also auch der Wind, ich müsste jetzt, Wind nicht so. Genau, ich müsste jetzt sehr genau hingucken, um sagen zu können, ob da vielleicht irgendwo ein Akku verbaut ist. Das ist vielleicht ein Elektrofahrrad. Doch, die Lenkerform ist eindeutig. Das ist ein Rennrad, aber mit relativ dicken Reifen. Mhm. Sehr dubios. Mhm. Sehr dubios. Nein. Mhm. Naja, gut. In der 30er-Zone, also nee. Genau. Aber Schwimmer ja. machen das ja auch, dass sie sich, also ne, wenn so Schwimmer, wenn die ein bisschen schneller werden wollen im Wasser, dann dass sie dann sich zum Beispiel die Haare abrasieren an Brust und möglicherweise auch Rücken, um den Wasserwiderstand zu verkleinern. Das soll so sein, genau. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber ja. Scheint was zu bringen. Jetzt ja. müsste ich nochmal den Artikel aufmachen und nee. Mach mal weiter, bitte. Ja, ich habe auch was aus dem Verkehrswesen mitgebracht. Okay. In Sonthofen wurde 2013 zum Weltfrauentag eine Ampel umgestellt, und zwar wurden da Ampelweibchen, heißt das Ampelweibchen? Ampelfrauchen? Ampelfrauen. Ampelfrauen wurden dort angebracht, 2013. Und zwar ging das irgendwie auf die Initiative der Gleichstellungsbeauftragten, und das war damals eine nette Sache, und die Sonthofener sind auch ganz begeistert über diese Ampelfrauchen, Frauen. Und jetzt sollen diese abgeschafft werden. Und da hat sich nämlich weil die Regierung von Schwaben gesagt hat, dass diese Symbole überhaupt gar nicht erlaubt sind. Und blöde nicht Schwabenregierung, buh. Soll das. Natürlich kam dann auch der Verweis auf Augsburg, wo es ja diese Ampel Kasperle gibt, und dort seien sie ja auch erlaubt, aber es ist wohl so, dass das eine einmalige Ausnahme sind und die eigentlich auch nicht gewünscht sind und auch nur geduldet waren und teilweise sogar auch schon wieder abmontiert wurden und wirklich nur vor der Augsburger Puppenkiste noch stehen dürfen, aber überall in Augsburg, wo sie sonst noch gestanden haben, seien sie auch entfernt worden, und darauf pocht jetzt eben die Regierung von Schwaben und sagt, dass auch in Sonthofen dort kein Ausnahmezustand sein würde, und man soll die gefälligst wieder abmontieren. Blöd. Ja. Offensichtlich nicht verkehrssicher, und solche Argumente kamen da wohl ins Spiel, und und jetzt sollen sie wohl weg, und ich finde das auch doof, denn ich finde, das zaubert so ein Lächeln einfach aufs Gesicht und macht den Straßenverkehr einfach auch aufmerksamer. Wenn man solche Dinger sieht, achtet man doch viel mehr darauf, als wenn nur ein bloß so blöde normale Ampelzeichen anleuchten. Ja, vor allem, ob das jetzt dieser komische 60er-Jahre-Typ mit der angedeuteten Schiebermütze ist, oder das sogenannte Ostampelmännchen, oder halt eine Ampelfrau. Wo ist denn das scheiß Problem? Ich verstehe es überhaupt nicht. Das verstehe ich auch nicht. Also da. Aber andererseits, in Deutschland muss ja auch die Parkscheibe eine DIN-Norm erfüllen, damit sie legal ist. Das habe ich jetzt neulich wieder gelesen. Wenn du irgendwo hinkommst, wo eine Parkscheibe erforderlich ist und du hast keine Parkscheibe zur Hand, dann, wenn du dann einen Zettel schreibst, wo drauf steht Ankunft dann und dann, dann ist das streng genommen nicht gültig, weil das ja keine Parkscheibe ist. Mhm. Und dann kannst du trotzdem, obwohl du streng genommen ja alles richtig gemacht hast, kannst du trotzdem Strafzettel kriegen. Mhm. Das ist doch bescheuert. Ich glaube sogar, dass du dann mehr zahlst, wenn du das so machst. Wenn du dann zahlst, glaube ich, mehr Strafe, als wenn du gar nichts reinlegst, weil du, wenn du gar nichts reinlegst, hast du es einfach vergessen. Und so war es ein Vorsatz, ne? Und so war es wahrscheinlich vorsätzig, genau. Mhm. Genau, so wie ja auch kein Parkticket günstiger ist als ein abgelaufenes Parkticket. Richtig. Genau das. Oder ein falschgestellte Parkscheibe. Oh, ja. Da muss man ja auch aufpassen, ob man jetzt eine Stunde oder zwei vordreht oder nur eine halbe. Ja, wenn man falsch rechnet. Genau. Das hat eine gewisse Podcasterin zwei Folgen lang ihres Podcasts beschäftigt. Ja, doch. Kennst du die? Zufällig. Vor meinem geistigen Auge sehe ich jetzt auch noch die Straße, wo dieses Auto stand und wo wir diese Parkscheibe reingelegt haben. Aber ich krieg's jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr zusammen, und das ist auch gut so. Also man stellt, nochmal um klarzustellen, ich weiß, wie es geht, man stellt um eine halbe Stunde, bis zur nächsten halben Stunde vor. Mhm. Genau. Oder? Ja, genau, ja. Exakt das. Ja, wenn du um 35 ankommst, dann stellst du auf die nächste volle Stunde und wenn du um 07 ankommst, dann stellst du auf die nächste halbe. Und wir haben dann irgendwo in einem Schaufenster einen Zettel gesehen, der nur so aus dem DIN A4 ausgedruckt war und da stand eben drauf, Parkzeit nur eine Stunde. Und dann habe ich nämlich im Kopf, weil ich so irritiert war, weil das ja auch nichts Amtliches war, das war ja kein Verkehrsschild oder so, sondern das war nur ein einfaches DIN A4 Blatt in diesem Laden, vor dem wir geparkt haben. Und da war ich so irritiert, dass ich dann die Stunde draufgerechnet habe und eben anderthalb Stunden vorgeschoben habe, die Uhr. Und ist ja Gott sei Dank nichts passiert, aber ich war dann so irritiert ob der ganzen Sache da, die wir dort vorgefunden haben, dass ich dann gar nicht mehr wusste, was ich tue. Offensichtlich. Ja, aber ich weiß es noch. Ja, na dann ist es gut. Gut, die Ampelfrauen. Ist das Thema erledigt? Für mich ja. Okay, dann pass auf. Tschakka! Ich wollte das schon immer mal machen. Schönen Gruß an Sönke vom Camping Caravan Podcast. Ja. Der wird sich freuen. Ja, der wird sich freuen. Genau. Und dann hast du noch kuriose Diebstähle im Allgäu aufgeschrieben. Genau. Was ist da los? Ist ein Zeitungsartikel, der schon etwas länger hier bei mir liegt. Also das war noch vor der Sommerpause. Aber ich fand ihn so interessant, dass ich es einfach nochmal mitgebracht habe. Das war ein Artikel über eigentlich ging es los mit einer überdimensionalen Bierflasche, eine aufblasbare Plastikbierflasche, die zu einem, was war das für eine Festivität? Ein Bezirksmusikfest oder sowas muss das gewesen sein, wurde die eben neben dem Festzelt aufgepumpt und sollte so als Werbeattraktion weithin sichtbar sein. Und diese Flasche ist gestohlen worden. Und jetzt fragt man sich natürlich, wer kann damit bitteschön etwas anfangen? Wer stellt sich das Ding so öffentlich irgendwo in den Garten oder zu irgendeiner Gartenparty? Die ist ja wirklich auffällig wie ein bunter Hund. Und der Zeitungsartikel ging dann auch weiter. Das haben die Redakteure der Zeitung dann aufgegriffen und haben gesagt, sowas kommt immer wieder vor. So wurde zum Beispiel auch schon mal ein riesiger Topf mit Gulasch aus einem Autohaus in Westerndorf im Ostallgäu geklaut. Die Einbrecher hatten es nämlich da nicht nur auf das Geld abgesehen, einer Betriebskasse, so eine Bierkasse, die da stand, sondern sie haben auch gleich noch in den Kühlschrank geguckt und haben dort den großen Topf mit dem Gulasch mitgenommen. Ja. Und der Besitzer des Autohauses, der hat dann hinterher nur lapidar gemeint, das Gulasch war auch wirklich gut. Also da hat der einen Glücksgriff gehabt mit dem Gulasch. Dann sei wohl auch noch mal beim König Ludwig Musical in Füssen im Festspielhaus sei auch schon mal die Kleidung vom Märchenkönig, also vom Hauptdarsteller, geklaut worden. Und da, na gut, das ist im abgeschlossenen Raum, da kann man schon relativ genau sagen, wer sich da vergriffen hat und das mitgehen lassen hat, denke ich mal. Aber ja, was die Leute halt alles so mitgehen lassen. Ja. Und dann haben wir an unserer Basilika, die gerade in Kempten renoviert wird, also da ist ein riesiges Gerüst dran, da wurde ein Papstwappen geklaut, ein großes. Das ist eine ganz schwere Metalltafel und die wurde damals von Papst Paul dem VI. In unserer Stadt, oder besser gesagt unserer Kirche, spendiert. Und die ist jetzt auch geklaut worden, diese riesige Tafel. Eben im Zuge dieser Renovierung, dadurch, dass nämlich die Leute darauf krabbeln konnten, an der Hauswand hinauf und eben das Ding mitgehen lassen haben. Und da wird, glaube ich, immer noch gefahndet. Also ich habe seitdem nicht mehr gehört, dass die inzwischen wieder aufgetaucht sei. Ich denke mal, dass die auch einigen Wert hat, wenn die von Papst Paul dem VI. Ist und dass die nicht unbedingt wegen des Metallwerts irgendwie mitgenommen wurde, außer es wäre jetzt irgendwie Jungs gewesen, die sich da einen Spaß draus machen und das mitgehen lassen haben und das vielleicht irgendwie bei uns hier in die Illa geschmissen haben. Das kann natürlich auch sein, aber wäre schon blöd. Ja, und dann ist auch noch eine riesige goldene Brezel. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die schon mal vor der Bäckerei hängen sehen habe. Wenn ich jetzt so aus dem Gedächtnis heraus krame, ich glaube mal, die war so vielleicht 1,20 Meter, 1,50 Meter breit, schätzungsweise. Die war dann golden angemalt gewesen und die sei eben auch im Juni 2016 war das bereits mal geklaut worden. Und da fragt man sich natürlich auch, wer nimmt das mit, wer versteckt das im Keller und was macht der damit? Das ist ja schon etwas seltsam. Ja, das ist das immer. Ja, das waren eben die kuriosen Diebstähle, die es so im Allgäu gegeben hat. Und das fand ich ganz interessant. Ja, schon seltsam. Ja, beim Thema kuriose Diebstähle fällt mir meine Lieblingsseite auf Tumblr ein. Tumblr ist ja so eine Blogplattform. Und da hatte ich eine Zeit lang auch meine Supermarktkunst, als es die noch gab. Und dort gibt es eine Seite, die heißt nichtessbaresrieseneis.tumblr.com. Und da sammelt jemand seit Jahren, das geht also mindestens 6, 7 Jahre, dass er das macht, sammelt da jemand Fotos von diesen riesigen Plastikeistüten, die vor Eisdielen stehen, als Werbeding. Und der Grund, warum er das macht, ist eine Polizeipressemitteilung, die ich verzweifelt suche und die ich nicht wiederfinde, wonach jemand genau so eine riesige Eistüte geklaut hat. Und da hat dann eben die Polizeipressestelle reingeschrieben, dass vor der Eisdiele ein nicht essbares Rieseneis entwendet worden sei. Und das hat eben... So, wo du dich halt auffragst, warum klaut jemand so ein Ding? Und das hat ihn inspiriert. Er fand das so witzig, dass er gesagt hat, jetzt sammle ich Fotos von diesen Dingern, von diesem nicht essbaren Rieseneis. Mhm. Ja, musste ich gerade dran denken. Jetzt siehst du mal, wie solche Bilder entstehen, gell? Wie man von um Hölzchen zum Stöckchen kommt. Das ist echt genau. Irre. Herrlich. Was würdest du denn sagen, wenn du zu deinem Auto zurückkommst? Nein, es ist nicht geklaut, es steht noch da, wo du es auch abgestellt hast, aber du kommst zurück und dann steckt ein Zettel hinter deiner Windschutzscheibe. Und du nimmst den Zettel und dann steht Folgendes drauf. Piefke, bleib zu Hause. Erstens habt ihr eh kaum Geld zum Ausgeben und bringt nur billige und ungesunde Lidl-Brotzeit mit, vor allem die Allgäuer und andere Grenzgänger. Zweitens, wir brauchen und wollen euch Deutsche in Tirol/Österreich nicht. Merkt ihr das nicht? Ihr verursacht bei uns im Land nur Lärm, Staus, Müll, Dreck und schlechte Laune. Wir mögen euch wirklich nicht. Kapiert das doch endlich. Was würdest du dann sagen? Also, ja gut, es käme so ein bisschen drauf an, was für eine Art von Ausflug oder Fahrt mich dahin verschlagen hätte. Aber ich glaube, ich würde dann einfach, glaube ich, den Urlaub abbrechen und mich nie wieder in Tirol blicken lassen, wenn ich das nicht erwünscht bin. Ich würde es halt, also ich glaube, ich würde es dem örtlichen Fremdenverkehrsverein schicken. Mhm. Nur mal so zur Kenntnis. Und würde mich dann, ansonsten ja, vielleicht ein Foto von machen, es vertwittern, Hashtag alle bekloppt. Irgendwie sowas in der Art. Viel mehr fällt mir dazu nicht ein. Was ist das denn für ein Spaß? So ähnlich ist es dann auch gelaufen. Also zur Erklärung, da hat irgendjemand in Weißenbach bei Pfronten im österreichischen Tirol solche Zettel hinter Autoscheiben geklemmt. Und das haben dann auch ein paar Leute gemacht, nämlich das Stück Papier an den Geschäftsführer vom Tourismusverband Naturpark Region Reutte geschickt. Und der ist natürlich völlig entsetzt und sagt, dass das geradezu inakzeptabel ist. Das schadet den Ruf der Region und auch den wirtschaftlichen Beziehungen mit Deutschland. Und sowas geht überhaupt nicht. Und auch an die Polizei sind solche Zettel geschickt worden. Mit dem Hinweis, dass man das unter der Windschutzscheibe gefunden hat, an der Windschutzscheibe gefunden hat. Und die Polizei sagt, ja, das ist jetzt nicht besonders freundlich und auch nicht sympathisch, aber es ist leider auch nicht verboten, sowas an die Scheibe zu pinnen, da ja kein Schaden so weit entstanden ist und im Grunde auch keine Beleidigung vorliegt, sondern einfach eine freie Meinungsäußerung. Aber wie gesagt, es hat jetzt doch für eine Schlagzeilen bei uns gesorgt und ich finde es jetzt auch nicht lustig, aber ich habe schon ein bisschen grinsen müssen, ehrlich gesagt, denn ja, Deutsche, ihr seid halt auch nicht überall beliebt und da sagt halt mal jemand Deutsche raus und ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Also ich weiß nicht, wie ich das aufgenommen hätte. Ich hätte wahrscheinlich nur gelächelt und hätte es abgetan als Spinnerei eines Einzelnen, denn die Verhältnisse zwischen Österreich und Deutschland sind sehr hervorragend. Also wir mögen uns ja wirklich gerne und dieses Piefke, ich weiß nicht, wie lange ich das schon nicht mehr gehört habe, also bestimmt 30 Jahre nicht mehr. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter das immer erzählt hat, dass die Österreicher uns so genannt haben. Aber ist das heutzutage doch nicht mehr so? Und ich denke mal, das war ein Vollidiot und fertig. Ich nehme das jetzt ehrlich gesagt nicht so ernst. Ich habe eher drüber gedacht. Ja, also ich glaube, mich wird's doch auch ziemlich ärgern. Kommst dahin, willst eine gute Zeit haben und dann wirst du halt irgendwie so, letztlich ja beleidigt. Ja, aber so völlig haltlos. Ich meine, fühle ich mich da angesprochen, wenn da einer sagt, ihr bringt nur billige und ungesunde Lidl-Brotzeit mit? Der unfassbar bescheuert. Ja, eben. Ihr verursacht bei uns im Land nur Lärm, Staus, Müll und Dreck und schlechte Laune. Also wenn ich nach Österreich fahre, in diese wunderbare Landschaft, zu diesen wunderbaren Menschen, dann bin ich nicht schlecht gelaunt. Also muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Und umgekehrt kommen die ja auch zu uns rüber und wir freuen uns, wenn wir österreichische Autonummern hier drüben haben, die Bregenzer und so. Also ich hätte da wahrscheinlich nur Kopf geschüttelt und gedacht, was ist das denn für ein Honk? Also ist ja unglaublich, hat der nichts Besseres zu tun, als sowas zu verteilen? Ich weiß es nicht. Also ich habe ehrlich gesagt lächeln müssen und grinse jetzt auch voll von einem Ohr zum anderen, weil ich das albern finde. Ja, albern ist das natürlich. Ich glaube, mich wird das doch, es könnte mich so sehr nerven, dass ich dann woanders hinfahre. Echt? Ja, könnte sein. Ich überlege gerade, was mich so sehr nerven würde, dass ich woanders hinfahre. Gäbe es da irgendwas? Unhöfliche Leute vor Ort? Ja, könntest du schon recht haben, aber das Werk eines einzelnen Vollidioten, der sowas macht? Tja. Ich meine, wenn ich dann an dem Tag noch in der Tankstelle irgendwie unhöflich behandelt werden würde und im Restaurant noch beschissen werden würde, dann würde ich mir vielleicht denken, na, hier brauchst du auch nicht mehr herfahren, das ist hier alles zu kundenunfreundlich und Touristen, für Touristen nicht mehr attraktiv, interessant. Aber wenn ich ein so ein Schreiben finden würde, ich weiß auch nicht. Was mich übrigens gerade jetzt auf die Idee bringt, ich wollte vor ein paar Jahren schon mal, du bist ja auch Camping-Fan, du fährst ja auch, hast ja auch einen Wohnwagen. Vor ein paar Jahren ist mir das schon aufgefallen auf den deutschen Autobahnen, wenn du auf Raststätten fährst, dass viele PKWs auf die Parkplätze von Wohnwagenhängern, also mit Fahrzeugen mit Hängern fahren und sich dorthin stellen und unsere Parkplätze in dem Sinne zuparken. Und da hatte ich auch schon mal so ein DIN A5-Blatt rausgelassen, wo ich draufgeschrieben habe, dass das nicht, also auf witzige Art und Weise, aber trotzdem sehr direkt und auch ein bisschen süffisant, dass das nicht in Ordnung ist, was sie da machen, weil sie uns ja die Parkplätze wegnehmen und wir müssen dann bei den Lkw-Fahrern auf die Plätze gehen, weil wir sonst ja nichts haben und die Lkw-Fahrer sind dann wiederum auf uns sauer. Und da habe ich mir auch mal überlegt, ob ich solche Zettel schreibe. Hat sich inzwischen erledigt, denn die Autobahnraststätten sind heutzutage so voll, dass es ganz egal ist, wo man steht, weil es sowieso nicht mehr funktioniert. Also die LKWs, die stehen ja schon teilweise mitten auf dem Weg und die Wohnwagenhänger, Anhänger, also wir sind dieses Jahr auf 3 Raststätten draufgefahren und mussten hinten wieder runterfahren, weil wir keinen Platz gefunden haben. Ja, wenn du, also gerade so gegen Abend oder nachts ist das ein Riesenproblem. Weil, sonntags. Ja, sonntags sowieso, ja. Eben. Genau. Und wir sind sonntags gefahren und wir mussten hinten wieder rausfahren. Naja. Dann stehen sie schon irgendwo in der Auffahrt mit Warnblinker und so und aber was sollen die auch machen, ne? Also die haben halt die mit den, jetzt wo es die digitale Fahrerkarte gibt, da fällt es halt noch ein bisschen schwerer zu schummeln. Und die Strafen sind meines Wissens auch ein bisschen härter geworden. Wenn die am Ende ihrer maximalen Lenkzeit oder ihrer Schichtzeit sind, dann müssen die halt ihre so und so viel Stunden Pause machen und dann müssen sie halt irgendeinen Rastplatz anfahren und können nicht mal eben noch ein paar hundert Meter oder 2 Kilometer weiterfahren zur nächsten Ausfahrt, um dann irgendwo dazustehen. Das ist sogar ein Problem in längeren Staus. Also das war, wann war denn das? Im Frühjahr? Also, wo sie auf dem Standstreifen gestanden haben, gell? Genau, da war mal ein richtig langer Stau. weil irgendeine Baustelle auf der A7 war und da gab es irgendwie wenig Informationen und eine schlecht ausgeschilderte Umleitungsstrecke und dann mussten irgendwie im Rückreiseverkehr vom dänischen Bettenwechsel mussten halt die Leute irgendwie erst von zwei Spuren auf eine und dann auf eine Landstraße runter und mussten sich da dann am Ende der Autobahn noch durch den Kreisverkehr quälen. Das heißt, es gab einen Riesenstau und das führte dazu, dass dann reihenweise LKWs auf dem Standstreifen gestanden haben, haben gesagt, so, wir machen jetzt hier unsere 8 Stunden Pause. Liebe Polizei, bitte absichern, weil es einfach nicht anders ging, weil die Alternative gewesen wäre, gegen diese Gesetze zu verstoßen und von der gleichen Polizeistreife zu hören, ja, hier hätte ich jetzt bitte mal, keine Ahnung, weiß nicht, was das kostet, gegen Lenkzeiten verstoßen, aber das ist halt richtig, das tut halt richtig weh. Mhm. Und das zahlt dir natürlich auch kein Chef. Mhm. Weil klar, dein Job ist es eben, so zu fahren, dass du deine Lenkzeiten einhalten kannst. Genau, ja. Ja, und die Straßen werden immer voller und das ist ja, das ist schon ein Riesenproblem. Genau. Deswegen, ich jammere jetzt heutzutage nicht mehr drüber, dass wir keinen Parkplatz finden, obwohl es mich immer noch ärgert, weil gesagt, die PKW-Fahrer da keine Rücksicht nehmen. Nur damit sie nicht weit laufen müssen, stellen sie sich halt trotzdem auf die Stellplätze, wo wir mit dem Hänger drauf müssten, dürften. Ärgert mich immer noch und könnte ich immer noch abgehen wie ein Zäpfchen, aber es ist halt inzwischen wirklich so, dass auf den Parkplätzen so viel los ist, dass das im Grunde Tropfen auf dem heißen Stein ist. Also ich habe ja für mich beschlossen, wenn es also gerade für längere Pausen möchte ich eigentlich überhaupt gar nicht mehr an der Raststätte direkt an der Autobahn stehen. Mhm. Wir haben da eigentlich jetzt durchgehend schlechte Erfahrungen gemacht, dass du halt zwar dann irgendwo kannst, also wir haben Parkplätze bekommen, das war alles gar kein Problem und das konnten da, ne, hast eine saubere Toilette, bla bla bla. Mhm. Aber dann gehst du halt ins Restaurant, meine Frau ist Vegetarier, ich habe jetzt ja beschlossen, dass ich vegetarischer sein möchte und nicht mehr so viel Fleisch essen will. Und dann findest du da halt irgendwie als einziges vegetarisches Gericht irgendwie Salat. Und dann auch nicht die ganze Salatbar, sondern nur ein Teil, weil alle fertig zusammengestellten Salate auch irgendwie Wurst drin haben. Und als an warmen Speisen gibt es halt irgendwie Pommes. Und die ganzen coolen Gerichte irgendwie, weiß ich, Nudeln gibt's nur mit Hackfleischsoße. Oder so, da gibt's so, das schockt halt einfach nicht. Und da fahre ich, dann muss ich sagen, lieber irgendwo mal raus auf den Autohof, da hast du in der Regel noch ein Restaurant dabei, das nicht so Systemgastronomie ist, manchmal auch wirklich inhabergeführte Läden. Da gibt's ganz tolle Geschichten, die man neben der Autobahn entdecken kann und gar nicht lange suchen muss. Also längst nicht jeder Autohof ist super, aber es gibt echt ein paar gute. Also ich war schon viel in Deutschland unterwegs aus den verschiedensten Gründen. Ich habe auch schon sehr gute Autobahnraststätten gesehen, also kurz vor Kaltenkirchen ist eine, Holmmoor, die ist wirklich fantastisch. Das ist halt, liegt halt so doof auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg, dass man da als Schleswig-Holsteiner eigentlich nicht anhält. Aber die ist wirklich toll und hat eine sehr gutes Angebot an Essen und Trinken. Aber das bessere Essen findest du eigentlich häufig auf dem Autohof. Das musst halt von der Autobahn einmal runter, ne? So. Ja, aber da ist trotzdem noch genug Platz, um im Hänger zu stehen, weil das ist ja das Problem. Ja. Wir würden auch gerne viel lieber runterfahren und irgendwo in ein Restaurant gehen oder Imbissbude irgendwo hinterm Supermarkt oder irgend sowas. Aber die Schwierigkeit ist dann halt immer, dort mit dem Hänger drauf zu kommen und genug Platz zu wenden oder wieder rausfahren zu haben. Also wir haben es inzwischen schon so gemacht, wir brauchen relativ früh, wenn wir hier von zu Hause losfahren, brauchen wir relativ früh einen Kaffee morgens. Also wir frühstücken dann hier zu Hause nicht mehr, weil du ja schon alles eingepackt hast, sondern wir fahren los und dann ist spätestens in Ulm bei uns schon Schluss, dann braucht man einen Kaffee. Dann gehen wir noch einen Kaffee essen und noch eine Kaffee trinken und eine Butterbreze essen und dann war es das für uns eigentlich an dem Tag. Und den Rest nehme ich immer als eigene Brotzeit mit in den Wohnwagen, weil wir haben ja einen Kühlschrank dabei und dann geht das. Ja. Und dann halt abends nochmal, wenn wir angekommen sind, schön essen gehen und runterkommen von der langen, anstrengenden Fahrt. Aber wir machen es eigentlich inzwischen auch so, dass wir nicht mehr auf der Raststätte essen, nicht wegen vegetarischem Essen, sondern weil es A, nicht gut ist. Also ich habe selten, dass es mir wirklich schmeckt und B auch zu überteuert ist. Also für eine Currywurst 12 € bezahlen, nee, das geht gar nicht. Mit so ein paar Pommes und so einer Systemwurst da, nee, geht absolut nicht. Ja, vor allem, wenn dann alles nur in die gleiche Fritteuse geschmissen wird, ne? Ja, ja. Also wenn die Wurst noch nicht mal gebraten oder gar gegrillt wird, sondern auch mit frittiert, so herzlichen Glückwunsch. Ja, und dann schon, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde da in dem Aufwärmer da rumliegt und so und schon gar nicht mehr richtig heiß ist und nee, also tut mir leid, das ist so absolut nichts für mich und auch Nudelgerichte und so ein Zeug, Also wir waren jetzt auf einer Raststätte, weil wir wirklich einfach so tierischen Kohldampf hatten und dann noch irgendwie im Stau gestanden haben und haben gesagt, komm, okay, letzte Chance, da fahren wir nochmal raus. Und das war auch so eine Systemgaststätte von Surveys, wo wir eigentlich nicht so begeistert sind von. Aber die hatten Nudelgerichte, also Spaghetti mit Tomatensauce, und das wurde wirklich frisch zubereitet. Also die haben, also die Tomatensauce, die kam irgendwie aus dem vorbereiteten Behälter, die kam dann mit zu den Nudeln in den Topf, ne? Also irgendwie frische, die Nudeln frisch ins Wasser, rein in so ein Wok-ähnliches Ding und da dann die Tomatensauce dazu, ein paar Kräuter drüber gestellt, verrührt und dann hast du dein Essen. Also kein riesengroßer Aufwand, aber frisch gekocht und echt lecker. Okay. Also kannst halt auch Glück haben. Aber sowas findest du dann auf den Bewertungsportalen auch nicht heraus, ob du Glück hast oder ob das jetzt eher was ist, wo du lieber vorbeifährst, weil die Bewertungsportale teilweise so unterschiedlich dann das einstufen. Also normales Restaurant irgendwo, da passt das mit den Bewertungsportalen immer recht gut. Ich nutze die ganz gerne. Also ich nutze momentan Google Maps. Das ist immer ganz gut. Das trifft auch meistens zu. Aber gerade bei den Raststätten, da sind immer welche dabei, die machen so eine Raststätte nieder, weil die Klos nicht in Ordnung sind oder weil sie keinen Parkplatz gekriegt haben. Oder weil ein LKW-Fahrer drunter ist, dem die Duschen dort nicht gepasst haben oder sonst irgendwas. Also du kriegst da nie so heraus, ob es wirklich das Restaurant taugt oder nicht taugt. Oder da ist eine ganze Busladung hingekommen und die regen sich dann auf, dass sie nicht gleichzeitig bedient wurden. Und solche Sachen liest du dann halt immer. Und da kannst du aus den Bewertungen eigentlich nie irgendwie herausfinden, kriegt man da wirklich, wie du, die frischen Nudeln mit der Tomatensauce. Oder kriegt man leider nicht richtig sortiert. Also ich nutze sowieso keine Bewertungsportale und schreibe auch selten Bewertungen, aber ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, für eine Autobahnraststätte nach einer Bewertung zu gucken, bevor ich dahin fahre. Also, du kämst erst gar nicht drauf, okay. Nee, eben, ich würde überhaupt gar nicht dran denken, weil also ich fahre auf der Autobahn, merke so die beiden Bedürfnisse, die man auf der Autobahn haben kann, entweder muss ich auf Toilette oder ich habe Hunger oder gleich beides und dann unterhalten wir uns halt darüber, nehmen wir diese Raststätte, die jetzt hier gerade als nächste ausgeschildert ist oder fahren wir noch die 40, 50, 60 Kilometer zur nächsten, um da dann was zu essen. Oder haben wir was dabei? Ja, aber wie entscheidest du das denn? Nach welchen Kriterien entscheidest du dann, ob du jetzt rausfährst oder in 40 Kilometer? Naja, beispielsweise wie dringend ich auf Toilette muss. Ach so, okay. Ich dachte jetzt, ob da dran steht, dass Hunger ist. Meistens steht ja dran Surveys und dann steht dran, ob ein Burger King ist oder ein McDonald's ist oder ein Tank- und Rastgaststätte oder keine Ahnung, wer da dran steht. Und danach kann man ja auch entscheiden, ja, Tank und Rast, das ist was, da fahren wir jetzt hin oder Burger, nee, da fahren wir nicht hin. Also du einfach nur fühlst dich in dich hinein und ja, genau. Okay. Also das, so weit habe ich da noch gar nicht gedacht. Weil mir aber auch, also ich merke mir das noch nicht mal. Also ich weiß jetzt bei dieser einen Fahrt, wo wir mehrere Raststätten durchprobiert haben auf der Suche nach vegetarischem Essen, da weiß ich zumindest noch, welche das waren, wo wir jetzt definitiv nicht mehr anhalten werden. Aber ehrlich gesagt, selbst da, wo es gut läuft oder gut lief in der Vergangenheit, da weiß ich gar nicht mehr, weil ich das eigentlich erwarte. Weißt du, ich fahre irgendwo raus und dann erwarte ich, dass ich zumindest ein okayes Essen bekomme. Kann da auch nicht sein, dass du in 2018 irgendwo in selbst ein Autobahnrestaurant gehst und da ist kein vernünftiges vegetarisches Essen hinkommt. Was machst du denn, wenn du Veganer bist? Da wird es dann noch schlimmer, weil es die Salate alle nur mit Sahnesoße gibt. Und weil du nicht sagen kannst, ob die nicht so ähnlich wie bei McDonald's die Fritten in Rinderfett frittieren. So. Und ich glaube, als wenn du vegetarisch essen willst, das ist jetzt nicht die Riesenherausforderung für eine Küche. Selbst wenn es so eine abgefuckte Systemküche ist wie bei der Tankstelle Tecklenburger Land West. Also das sollte eigentlich gehen. Da hast du recht, ja. Und deswegen, also ne, man prägt sich ja immer die Negativbeispiele ein. Wie gesagt, das letzte Mal, dass wir auf einer Autobahnraststätte waren, waren zufrieden. Was zumindest das Essen anging, über den Preis kann man ja immer streiten bei den Raststätten. Aber das merke ich mir gar nicht, wo das war, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich weiß, wo man sehr gut essen kann. A7 Holmoor in der Nähe von Kaltenkirchen, das ist wirklich fantastisch. Gerade auch für Autobahnen, aber ja, das ist halt die eine, die ich kenne. Und wie gesagt, also ich würde nicht im Leben nicht auf die Idee kommen zu sagen, so jetzt langsam kriege ich Hunger, fangen wir an, die 5 größten Bewertungsportale nach der besten Autobahnraststätte in 50 Kilometer Entfernung durchzusuchen. Ja, das will mir den Aufwand gar nicht wert. Das nicht unbedingt, aber zum Beispiel Google Maps, da kannst du ja gleich einen Standort anzeigen lassen und dann siehst du ja gleich, da ist Raststätte, was kommt da für eine und dann mal durchlesen. Aber wie gesagt, das bringt da nichts, weil da so viele Kriterien zusammenkommen, dass da so viele Menschen das bewerten, die es aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, dass es gar nicht mehr hinhauen kann. Also das ist doch bei allen Bewertungen, oder nicht? Ich meine, wenn du bei Amazon dir einen Artikel kaufst und da stehen erstmal 5 Sätze dazu, wie toll der Karton war, in dem es geliefert wurde, hilft dir das weiter? Nee, das ist natürlich auch wieder was anderes. Nee. Ja. Aber so gerade die Bewertung, die du sonst für normale Restaurants hast, da kannst du schon mal die letzten, vom letzten, ja, 3 Monaten, 4 Monaten durchlesen. Und da kannst du dir schon ein Bild bilden. Aber zu einer Raststätte, sag ja, da schreibt der LKW-Fahrer dreckige Duschmöglichkeiten und macht da eine 1-Sterne-Bewertung, was ja mit dem Essen an sich nichts zu tun hat. Und dann kommt da eine Busladung Senioren an, die gerade eben noch das Würstle im Bus serviert bekommen haben und schreiben dann rein, hier gibt's ja nicht mal eine Tomatencremesuppe mit Croutons oder sowas. Weißt du, solche Sachen. Und da, welcher Busunternehmer serviert denn Wurst während der Fahrt? Da würde ich sofort buchen. Kann ich dir gleich, soll ich offline nachher sagen, wer? Das ist gang und gäbe, das mögen die Senioren. Echt? Hab ich noch nie gehört. Also wenn er das nicht mehr macht, dann kriegt er richtig Ärger, dann schimpfen die Senioren, weil sie wollen ja ihren Würstle haben. Also ja, bisher war ich auf wenig Busreisen unterwegs, aber da gab es nie was zu essen. Manchmal hat jemand Getränke dabei gehabt. Da waren wir auf Abschlussfahrt mit der Schule. Da gab's dann, konnten wir uns vorne Getränke holen. Du hast vielleicht das Alter noch nicht erreicht, aber ich war mal als Busbegleiterin mitgefahren und ich weiß, dass das bei älterem Publikum erwünscht ist. Ja, und dann ist da jemand, der Bockwürste warm hält oder ja, was? Ja, das ist der Busfahrer. Der Busfahrer hat ja hinten so eine kleine Einbauküche. Da kann er von vorne vom Fahrerhaus, kann er dort hinten das Wasser anschalten. Und dann hat er vorher schon die Würstle aus dem Vakuumierpackung rausgeholt, hat sie reingelegt und so eine halbe, dreiviertel Stunde vorher schaltet er von vorne während der Fahrt das Wasser an und dann werden die warm bis zum nächsten Stopp. Und dann wird rausgefahren. Was ist denn da eine Küche? Wenn du runtergehst Richtung, also im hinteren Ausgang rausgehst, ist links meistens die Toilette und rechts ist die Küche. Ach, verrückt. Ich muss mehr Busreisen machen. Ja, aber andererseits will ich ja vegetarischer werden. Das funktioniert alles nicht. Siehst du, sogar da funktioniert es nicht, vegetarisch zu ernähren. Außer du isst nur die Semmel dazu oder die Scheibe Brot in dem Fall. Genau. Ich hätte gern nur eine trockene Scheibe Brot. Können Sie die diagonal durchschneiden? Es wird sonst zu viel. Das ist das, was ich wirklich hasse. Am Bratwurst essen, wenn du irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt bist oder sowas, kriegst du eine riesen fette Bratwurst und dann so eine trockene Scheibe Toastbrot und dann noch nicht mal eine ganze, sondern nur eine halbe. Echt? Gibt's das noch? Ja. Das war doch eher oder so ein fingerdickes Scheibchen Aufbackbaguette oder sowas. Frechheit. Und das dann verkaufen als Bratwurst mit Brot. Bratwurst ohne Brot kostet 4 Euro und Bratwurst mit Brot 6. Himmel, kann ich mich schon wieder aufregen. Auch ein Grund, vegetarischer zu sein. Ach nee, das ist sowas. Wo gibt's denn noch Brotscheiben zur Wurst? Also, die gibt's doch immer in einer Semmel, also in einem Brötchen. Nein. Nein, denkst nicht. Nein. Also wir haben schon in vielen Veranstaltungen, wo Wurstbuden stehen, gerne auch Weihnachtsmärkte. Okay. Da wird schon, also wird nicht mit. Ja. Okay. Also es wäre sehr wünschenswert, wenn das so wäre, weil das ist ja, das macht das Essen ja auch viel einfacher, als wenn du die Wurst auf so ein Papptellerchen hast, wo sie ständig runterrollt und dann musst du balancieren, dass du die Wurst einerseits festhältst, das findest, um da abzubeißen. Gleichzeitig, dann hast du irgendwo auf diesem Papptellerchen auch noch den Senf und dann mit der fünften Hand musst du noch die Wurstscheibe, die Toastbrotscheibe festhalten. Wo sind wir denn? Und ich dachte schon, ich wäre kompliziert. Zustände. Was ich immer nicht mag, ist, wenn ich Krabbenbrötchen esse. Ich mag nicht, dass ich die Krabben mit dem Brötchen zusammen essen, weil die Krabben haben ja so einen feinen Geschmack, dass man ja mehr vom Brötchen schmeckt als von den Krabben. Also bestelle ich mir immer ein Krabbenbrötchen ohne Remoulade, weil ich will ja was von den Krabben haben. Und zweitens esse ich erst die Krabben raus, weil ich möchte ja die schmecken und nicht das dämliche Brötchen. Und dann habe ich hinterher dieses dämliche Brötchen natürlich ohne Soße, weil die Soße habe ich ja vorher abbestellt, weil ich wollte sie nicht dazu haben. Natürlich nicht. Also, ich möchte kein Krabbenbrötchen mit Brötchen, ich möchte einfach nur Krabben. Geht das nicht? Dann kauf doch einfach nur Krabben. Geht nicht. Was? Klar. Na, wenn ich sage, natürlich, ich möchte nur Krabben haben, dann sagen sie immer, sie können Krabbenbrötchen haben. Ja, dann kaufst du aber an der falschen Stelle. Also normalerweise, wenn du in Fischladen gehst, ja, Fischladen, dann gibt es auch immer, also Krabben entweder in Gramm, ja, Krabbenfleisch fertig gepoolt oder in Liter noch zum selber poolen. Ja, aber ich gehe ja nicht in Fischladen, ich gehe ja zu einem Fischwagen dahin. Das ist ja noch schlimmer. Wieso noch schlimmer? Nein. Ja? Nee, mach du. Na sag. Nee, du. Nee, ich habe nichts. Ich hab nichts. Du wolltest doch gerade noch begründen, warum du zum Fischladen, zum Fischwagen gehst. Ja, weil den Fischladen hat man ja nicht an jeder Ecke. Aber woher weißt du, was ich hier gerade sagen wollte? Ja, wir waren doch jetzt gerade dabei, dass ich gesagt habe, Fischwagen scheiße und du so, ja, aber. Und dann habe ich dich unterbrochen. Also dachte ich, dass du jetzt den Fischwagen verteidigen willst. Das ist wie so ein altes Ehepaar. Weiß der eine schon, was der andere gleich sagen will? Also. Nein, weißt du nicht. Oh Gott. Ja, aber tatsächlich, also bei uns auf dem Wochenmarkt, die fliegenden Fischhändler, die dastehen, die haben auch immer Krabbenfleisch fertig gepoolt und auch Krabben so zum selber poolen. Ich sehe schon, ich mache in der falschen Region Urlaub. Du kannst selbst bei Aldi kannst du gepoolte Krabben kaufen, Nordseekrabben. Mhm. Ja, so gut, die sind halt eingeschweißt und sind ein halbes Jahr alt, aber ja, trotzdem, und dann kaufst du dir halt, hast du halt eine Plastikschale mit super Krabbenfleisch drin und dann kannst du dein Brötchen mit Remoulade beschmieren, die es irgendwie auch dann da gibt, ne, und dann hast du es. Tolle Idee. Es wird nicht besser. Nee, wirklich nicht. Ach Gott. Wie kamen wir denn da jetzt drauf? Ach, von den Piefkes sind wir irgendwie abgekommen. Jetzt ehrlich, es hat ja gar nichts mit dem Ganzen zu tun. Ich merke schon, wir haben es verlernt. Also wir dürfen nicht mehr so lange Pause machen, glaube ich. Mit dem Abschweifen, das können wir noch. Ach so, so meinst du, okay. Ja. Gut, dann lass uns noch ganz schnell das letzte Thema machen, was du da drauf geschrieben hast, bevor wir zum Feedback kommen. Genau, da haben wir auch was über Twitter zugespielt bekommen. Und zwar hat die Tante Mathilda uns darauf aufmerksam gemacht. Da ist wohl irgendwo in Mittelfranken ein trächtiges Schaf während des heißen Sommers in einen Pool gesprungen, um offensichtlich, man weiß es nicht so genau, Abkühlung zu bekommen. Ja, so ein Schaf hat aber eine ganze Menge Wolle an sich und Wolle neigt dazu, Wasser aufzunehmen. Und das ist dann auch dort passiert. Also die ganze Wolle hat sich mit Wasser voll gesogen und das Schaf drohte dann zu ertrinken. Und dann ist die Polizei gerufen worden und die kam dann auch und hat das trächtige Tier rausgeholt aus dem Wasser. Und das Schaf hat dann kurz darauf trotzdem noch 3 gesunde Lämmer zur Welt gebracht. Und das war doch mal ein interessanter Hinweis von Tante Mathilda. Allerdings. Aber jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, aus dem Pool kommt man als Schaf auch sehr schwer raus. Also selbst mit nicht so doll vollgesogener Wolle. Ne? Also genau, das ist jetzt ja schon, kann schnell zur Todesfalle werden. Ja, aber Respekt an die Beamten, die dann mal kurzerhand die Uniform wegschmeißen und da in Unterhose in den Pool springen. Ja, genau. Freund und Helfer, knickknack. Ja. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass das gar nicht so einfach war, so ein zappelndes, schweres Tier, das da versucht, selber zu befreien. Und ich weiß nicht, ob das dann in dem Moment unbedingt stillgehalten hat und gewartet hat, gerettet zu werden. Andererseits liegt es ja auf dem Bild auch auf der Seite und ist auch ziemlich ruhig. Vielleicht war das auch schon ziemlich erschöpft und hatte gar nicht mehr so unbedingt die Kraft, sich zu wehren. Ja, der Fluchtinstinkt dann in dem Moment auch ganz egal gewesen. Ja. Ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, genau. Ja. Gut, dann haben wir noch irgendwas. Kommentare haben wir keine bekommen. Ich habe dieses Mal auch mal in die iTunes-Rezensionen geguckt, einfach aus schlechtem Gewissen heraus, weil ich mir gedacht habe, da gucke ich eigentlich nie nach und wollte da iTunes. Aber niemanden... Was, wir sind bei iTunes? Wir sind bei iTunes, natürlich sind wir verrückt. Bei iTunes. Aber ich gucke da nie rein und habe dann gedacht, oh je, wenn da irgendjemand mal was geschrieben hat und uns bewertet hat und wir darauf nie eingegangen sind, oh, dann haben wir Schelte verdient. Aber es war nichts. Also wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben. Dafür haben wir aber einige Twitter-Follower neu dazu bekommen. Yippie. Zum einen wäre da der Sascha Gottschalk, der sich uns angeschlossen hat und unseren Tweets nun folgt. Heike Häuser ist auch mit dabei. In Kiel auf dem Podcast-Tag, den Sascha. Echt? Freue ich mich schon, ja. Ah, dann sag mal schöne Grüße. Sehr gern. Unbekannterweise. Ja, die Heike Häuser. Dann, oh Gott, was ist denn das für ein langer Name? Magentus Magnus Mieben, der uns jetzt auch folgt. Dann Fräs WN. Darius J. Hampel ist mit dabei, der Stefan Zink folgt uns nun und der Phaserman ist noch vom vorletzten Mal übrig geblieben, der ist auch mit dabei. Genau. Ja, was haben wir denn vertwittert? Eigentlich nicht allzu viele in letzter Zeit. Nicht wir so wahnsinnig Urlaub, viel. Ich meine mich zu erinnern, dass wir zumindest irgendwie so ein bisschen was getwittert haben. Ich meine mich daran zu erinnern, dass wir einen Tweet abgeschickt haben. Einen? Oh je. Nein, ich weiß es nicht. Viel war es nicht. Letzte Woche war der Südteil des Nord-Süd-Gefälles im Norden unterwegs, vom 31.8. Da habe ich mal was getwittert, genau. Da waren wir nämlich im Norden. Ich habe was vertwittert mit dem falschen Account. Über den, genau, der Witzeautomat war das, dass wir in die Planung für den nächsten Betriebsausflug einsteigen. Und da musste ich mich dann selber retweeten mit dem Nord-Süd-Gefälle-Account, um das zu reparieren. Naja. Ja, ist ja auch eine komplizierte Sache, so zwei Accounts. Du hast ja noch mehr, oder? Ich habe ja noch mehr, ja. Also für jeden Podcast, für Nord-Süd-Gefälle, High Alarm, What's in Your Pants, dann meinen eigenen. Und dann habe ich noch so einen, haben wir einen Gemeinschaftsaccount von der Arbeit, vom Büro, weil eine unsere Feuerwehrleitstelle nämlich die Einsätze vertwittert, den Text, der auf dem Pieper kommt, den schicken die bei Twitter raus. Und das geht nur für akkreditierte Journalisten. Und weil eben nicht alle Kollegen bei Twitter sind, haben wir gesagt, legen wir einen Twitter-Account fürs Büro an, auf den dann alle Zugriff haben und der nur diesem einen Account folgt, dass man also immer nur dann diese Einsatzmitteilungen sieht, damit wir dann entscheiden können, muss ein Reporter raus oder nicht. Und das ist mir auch schon zweimal passiert, dass ich da, also dann kommt irgendwie ein Tweet, das kriege ich dann auch signalisiert von meiner Twitter-App, die ist so eingestellt, dass sie dann piept. Und dann gucke ich mir das an und wenn ich dann vergesse, nach dem Angucken wieder zurückzuschalten auf meinen eigenen Account, das ist mir schon mal passiert, dass ich dann da versehentlich was getwittert habe mit dem Büro-Account, der eigentlich nicht twittern soll. Okay. Naja, drum gelaufen. Es ist kompliziert. Aber der Vollständigkeit halber, da du gerade Schleichwerbung gemacht hast, mache ich das auch gleich. Ich habe natürlich noch die Hörmupfel, das Nord-Süd-Gefälle und den Allgäuer Geocaching-Podcast. So. Account. Sehr gut. Ach ja. Aber wir haben einen Automaten vergessen. Welchen? Den hat uns Tim Lord Ampersand bei Twitter noch geschickt. Den haben wir auch retweetet. Und zwar die französische Bahn SNCF stellt Kurzgeschichtenautomaten in ihren Wartehallen zur Verfügung, die in Kassenzettelformat wählbar in 1-, 3- und 5-Minuten-Längen ausgedruckt werden. Steht zum Beispiel in Paris. Ach, ausgedruckt. Ich dachte, der spricht jetzt und erzählt dir das. Also hier ist sieht man, das ist so ein digitales Display, so eine Säule und da kann man also draufdrücken und dann ist hier unten rechts im Bild zu sehen eine Art Kassenzettel vom Format her, wo man, wenn man Französisch sprechen kann oder zumindest lesen, wahrscheinlich eine Kurzgeschichte findet. Ach, weißt du, was mich da jetzt irritiert hat? Die 1-, 3- oder 5-Minuten Länge. Davon bin ich davon ausgegangen, dass man die hört, weil 1, 3 oder 5 Minuten, wie liest man denn in welcher Geschwindigkeit? Mit 100 Anschlägen pro Minute oder 120 wie beim Steno oder was? Ja, also machen ja ganz viele Zeitungsportale auch, dass dann, dass sie dazu schreiben, irgendwie Lesedauer so und so viele Minuten für den Artikel. Okay. Ja. Also habe ich zumindest bei einer Lokalzeitung, weiß ich das in Hessen, dass die das machen. Okay. Und ja gut, kannst halt irgendwie so, ich weiß, dass wenn ich in Word auf Schriftgröße 16 schreibe, dass ich dann für eine Zeile Text 3 Sekunden brauche, um das vorzulesen. Ach was. So, das, ah ja, klar, ja, das musst du ja auch ungefähr planen. Muss ich ja können, irgendwie, wenn du das, genau, richtig. Und jetzt kannst du dann sagen, wenn man laut liest, dann braucht man ungefähr 30% weniger Zeit, als wenn man leise liest. Und daraus kann man dann extrapolieren, wie viel es dauert, um pro Zeichen oder pro Wort dann auf den Artikel zu kommen. Das ist, also unsere Redaktionssoftware im Büro, die kann das auch. Da schreibst du einen Text rein und dann zeigt sie dir unten an, wie lange du brauchst, um das vorzulesen. Und dann muss man da aber noch ungefähr 5 Sekunden von abziehen, damit es dann stimmt. Interessant. Ja. Also ich habe ja schon ein paar Berichte von dir mal so gehört auf NDR. Ich muss sagen, also ich habe das Gefühl, du machst so 180 Silben pro Minute oder so. Also du bist wahnsinnig schnell. Im Vergleich zum Podcasten, ja. Also ich höre das auch immer häufig, also immer mal wieder, dass Leute sagen, Mensch, du sprichst aber schnell. Also gerade witzigerweise, wenn ich was fürs Fernsehen mache, wenn ich viel Radio gemacht habe und dann mal wieder was fürs Fernsehen, dann ist es halt immer so, man sucht sich halt so seine Bilder raus, dann geht man in den Schnittraum und weil es halt einfach Leute gibt, die professionell diese Cutter, die machen halt nichts anderes als Filme schneiden. Das heißt, die sind da sehr schnell und sehr geübt drin. Und dann hat man also die Bilder einigermaßen zusammensortiert und dann liest man mal zum Testen auf die Bilder. Das heißt also, der spielt den Film ab und ich lese aus meinem Manuskript den Text zu, damit wir dann gucken können, passt das, klappt es mit den Schnitten nachher und so passt einfach das Bild zum Text, dass man keine Text-Bildschere baut. Mhm. Und das habe ich dann relativ regelmäßig, dass der Cutter mich dann danach anguckt und sagt, ist das auch die Geschwindigkeit, in der du den Beitrag gleich vertonen willst? Also merkwürdig, witzigerweise, das, was im Radio an Tempo funktioniert, funktioniert im Fernsehen nicht und sorgt eben auch beim Podcast für Verwirrung. Mhm. Ja, aber es ist halt auch einfach so ein typischer Radiobericht für die Nachrichten, da habe ich halt maximal 35 Sekunden. Okay. Und wenn ich Informationen für 40 habe, dann müssen die halt trotzdem irgendwie rein. Okay. Aber das ist was, das ich, seitdem ich Radio mache, also seit fast jetzt dieses Jahr sind es 18 Jahre, höre ich, dass ich relativ schnell spreche. Mhm. Es war aber noch nie so, dass Leute gesagt haben, das ist zu schnell gesprochen, vertone das bitte nochmal. Ja, also es ist immer noch so an der Grenze des Erträglichen offenbar. Okay, okay. Ja, ich fand es jetzt auch nicht unangenehm, aber es war halt, ich bin halt erstaunt. Wenn ich dich hier so reden höre, ist es natürlich was anderes, als wenn ich dich dann mal in einem deiner Beiträge höre und da wundere ich mich dann immer, wie man so schnell reden kann. Da habe ich auch immer so das Gefühl, als wenn du das wirklich schneller gestellt hättest. Nö, mache ich eigentlich nicht. Hm. Ich hör's tatsächlich schneller ab beim Schneiden. Mhm. Da höre ich es dann so auf anderthalbfache Geschwindigkeit. Mhm. So, aber nö. Das würde ich auch nicht wollen. Also das wäre ja Quatsch. Warum denn? Ja, das würde ja auch die Stimme verfälschen. Das würde man dann wahrscheinlich hören. Nö. Das wird dann ja auch anders. Nö. Aber das ist würde unglaublich, wie schnell du reden kannst. Das ist wirklich faszinierend. Also es gibt tatsächlich so eine Gelegenheit, wo ich das in einem sehr begrenzten Rahmen tun muss, in Anführungszeichen. Mhm. Nämlich dann, wenn Regionalnachrichten laufen. Das heißt also, machen eigentlich fast alle Radiosender, dass die, also die haben ja verschiedene Frequenzen, auf denen sie senden. Und du kannst halt technisch sagen, okay, auf der Frequenz für die Westküste senden wir den einen Beitrag, auf der Frequenz für den Raum Flensburg den anderen und auf der Frequenz für Kiel und Lübeck jeweils auch nochmal jeweils einen anderen Beitrag. Das nennt man regionalisieren. Geht zum Beispiel für Nachrichtenmeldungen, die jetzt nicht so relevant sind, dass sie das ganze Land interessieren, da macht man das oder die packt man da rein in die Regionalnachrichten und da ist es natürlich elementar wichtig, dass alle Regionalbeiträge, in unserem Fall sind es eben 5, die müssen alle die gleiche Länge haben, damit es dann mit dem Gesamtprogramm wieder passt. Ne? Also so, das heißt, also ich habe eben, was weiß ich, in dem einen Fall nachmittags sind es 1 Minute 53, die muss ich einhalten. Mhm. Denn wenn ich jetzt, also nach 1:53 steigt der Moderator im Studio wieder ins normale Programm ein, und wenn ich da gerade mitten im Satz bin, weil meine Sendung vielleicht 1:57 ist, weil ich so viel zu erzählen habe, dann wird das halt gnadenlos abgeschnitten, weil der darauf keine Rücksicht nehmen kann, denn sonst wären ja auf allen anderen Frequenzen irgendwie 4 Sekunden Loch, Stille. Und das will man natürlich nicht, das ist ja Quatsch. Dementsprechend muss das also ganz genau sein, und du schaffst es halt nicht immer, so diese 1:53 dann auch wirklich in der Produktion hinzubekommen, weil es bist vielleicht mal eine Sekunde zu kurz oder 2 oder 3 zu lang, und da kann man dann so ganz leicht pitchen, nennt man das, also so eine, diese Time-Stretch-Funktion benutzen, und den Unterschied hörst du tatsächlich nicht in der Tonhöhe, das ist immer eine Frage, welches der Technik, mit der du arbeitest, also manche Schnittprogramme auf dem freien Markt können das auch, dass sie die Tonhöhe beibehalten, wenn du es schneller oder langsamer abspielst, und man sagt, so bis 8% der Gesamtlänge kann man Time Stretch benutzen, ohne dass es der Zuhörerin auffällt. Mhm. Also dieser Pflichttext nach Arzneimittelwerbung zu Risiken und Nebenwirkungen und so weiter, das ist so ein Ding, der ist locker 10% schneller gemacht. Also so schnell können nur wenige wirklich reden. Okay. So, das wird halt sehr stark gerafft, weil es halt vorgelesen werden muss in der Werbung. Es reicht eben nicht wie in der Telefonwerbung, dass man super duper klein unten am Bildschirmrand einblendet. Das muss wirklich auch gesprochen sein. Und aber jede Werbesekunde im Fernsehen oder Radio kostet halt richtig viel, viel Geld. Und deswegen sorgen sie halt dafür, dass es so schnell abgehandelt ist, wie nur irgendwie möglich. Spannend. Mit diesem kleinen Rundfunkexkurs würde ich dann diese Ausgabe beenden wollen und zurück zu meinen geschälten Kartoffeln, die mich fast von der Aufnahme dieser Episode abgehalten hätten. Den Spinat nicht vergessen. Oh ja, hoffentlich ist noch was da. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, gut. Wir treffen uns im nächsten Monat wieder am 15. um 12. Servus. Tschüssi.